Wolken von Waben. Und sie werden die Reste von deinen Zähnen schaben. Sie sind lieb. Sie sind verliebt. In Schmerzen, Pein und Teufel. Dich kriegen. Sechs von ihnen wissen dich zu verprügeln. Fünf davon kennen deinen Namen. Die anderen versuchen ihn zu ahnen. Wir treffen dich heimlich. Drei von ihnen wissen alles über dich. Zwei hattest du bereits bei dir. Und nur einer ist geblieben. Von den lieben sieben. Doch am Ende werden sie dich alle kriegen. Lachen dich aus und stürmen in dein Haus. Sie sind weder gut noch schlecht, doch du traust ihnen nicht recht. Skepsis breitet sich in dir, in deinen Innereien aus, und du rufst im Stillen laut raus! Doch kein Laut verlässt deine Lippen. Der Muskel unter deinen Rippen pulsiert wie eine Maus von der Tarantel anvisiert. Und wie der Achtbeiner greift sie lautlos und effektiv an, gräbt sich in dein Denken. Schaltet der